Kundgabe 198. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.11.1937. Kampf des Lichts mit der Finsternis. Höre, mein Kind, es liegt in Gottes Willen, dich zu unterweisen in Lehren, die deinem Denken entsprechen. Und deshalb will ich dir heute mitteilen, wie sehr unser Herr Jesus dir zugetan ist und sich deiner Hingabe freut. Bemerkst du je um dich ein Gefühl des Verlassenseins, so soll dich das nimmermehr erschrecken. Denn einer ist dir immer nahe, dein Heiland, der dir tragen hilft alle deine Sorgen. Und in dieser Erkenntnis gehe getrost deinen Lebensweg zu Ende und fürchte dich nicht. Nicht allen ist ein gleiches Los beschieden, körperlich und geistig so wirken zu dürfen, wie es der Herr und Heiland dir zugedacht hat. Doch wenden sich deine Blicke allzeit nach oben, so wirst du beidem nachkommen können und stets die sorgende Vaterhand spüren. Horch auf uns, die wir in deiner Nähe weilen, und versuche zu folgen. Im Anbeginn der Welt war aller Geist vereint. Es war eine Wesenheit umstrahlt vom Licht der ewigen Sonne. Das Weltall durchschwirrten Elemente, die das Licht scheuten und das göttliche Licht zu zerstören versuchten. Im Kampf der Dunkelheit mit dem Licht verloren unzählige Atome die Verbindung mit dem Licht, und diesen im Weltall irrenden Lichtkörperchen sagten die Elemente der Finsternis den Kampf an, um ihre Lichtfülle, die jedes dieser kleinen und kleinsten Wesenheiten barg, zu erlöschen und diese Wesenheiten dann in den Bannkreis der Finsternis zu ziehen. So entstand der Kampf zwischen Gut und Böse. Er währet bis in unabsehbare Zeit. Und einem jeden Lichtwesen gab Gott die Freiheit, sich zu wenden nach eigenem Willen. Die ureigenste Zugehörigkeit dieser Wesenheiten aber zum göttlichen Licht bleibt bestehen. Und ob auch der Kampf Jahrtausende wert, es wird ein jedes kleinste Bestandteilchen des ewigen Lichts wieder zurückfluten zum Ausgangsort seiner Bestimmung. Das ist der Kreislauf nach Gottes Willen, dass ein jedes Wesen in freiem Willen unter Einsetzen seiner ganzen Kraft, unterstützt von der Liebe des alles Licht erzeugenden göttlichen Vaters, sich zuwendet diesem und so wieder den Weg zurückfindet zur Vollkommenheit und wieder weilen darf in der Nähe des himmlischen Vaters, dem ewigen Licht. Amen.